Ja, ihr Lieben, ich bewundere euch, dass ihr zu dieser Zeit noch einmal zuhören wollt. Und ich gebe mir auch große Mühe, dass es so ist, dass ihr nicht einschlaft, wenn euch die Müdigkeit überkommen sollte. Aber ich kann das gut verstehen. Das Thema, das ich mir ausgewählt habe, beruht auf Markus 16 von Vers 9 bis Vers 20. Und ich habe es überschrieben, Vergangenheitsbewältigung unter dem Aspekt der Gnade. Weil wenn man diesen Abschnitt studiert, man sieht, dass es hier um die Frage geht, wie war das früher? Das ist ja auch für uns immer mal eine Frage, vor allen Dingen, wenn man älter wird, wie ich, nicht wahr? Dann hält man schon mal ein bisschen Rückblick. Und auch Gemeinden werden älter und halten ein bisschen Rückblick. Eure ist ja noch jung und dynamisch, aber es gibt ja... 10 Jahre nächstes Jahr. Na, immerhin, ja. Und es gibt welche, die sind schon 100 Jahre, ja. Und im Advent-Echo steht manchmal so ein Bericht eines Gemeindejubiläums und manchmal häufen sich diese Berichte richtig, ja. Also, da ist auch ein Rückblick immer fällig. Und solche Rückblicke sind ja auch in Ordnung. Denn das Zurückblicken hilft uns zu verstehen, wer wir sind. Es stärkt und schafft eigentlich Identität. Denn was wir sind, sind wir durch unsere Geschichte. Also wer seine Geschichte abschneidet und nicht sich dafür interessiert, der weiß am Ende nicht, wer er ist. Und das ist eine schlimme Sache. So ähnlich war das damals auch in der frühen Kirche, der frühen Gemeinde. Und wir lesen jetzt aus Markus 16 so einen Rückblick. Von Vers 9 ab. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündigte es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht. Danach offenbart er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs, als sie über Land gingen. Und die gingen auch hin und verkündigten es den anderen, aber auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandene. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Das ist so ein Rückblick. Da wird geschildert, wie es früher war. Also, am ersten Tag der Woche erschien Jesus der Maria und dann offenbart er sich zwei anderen Jüngern, die noch in der Nacht nach Jerusalem zurückgingen und es den anderen erzählten. Und dann offenbart er sich den 11 Jüngern, als sie in Jerusalem waren, wohl am nächsten Tag oder ein paar Tage später. Ja, so war das. So war das früher. So war das damals. Diese Berichte werden ja nicht ausführlich erzählt. Ja? Wir wissen, dass diese Berichte ausführlicher an anderen Stellen der Bibel stehen. Also die Geschichte mit Maria, wie er ihr begegnet als Auferstandener, die steht im Johannesevangelium Kapitel 20. Ganz ausführlich. Und hier zwei Verse. Und die Geschichte mit den zwei Jüngern, die über Land gehen, die kennen wir doch auch, ne? Das ist die Geschichte der Emmaus-Jünger. Aber das wird hier gar nicht gesagt. Auch der Ort Emmaus wird nicht erwähnt, sondern die steht in Kapitel 24 des Lukas-Evangeliums. Und dass er den Elfen erschien, die am Tisch saßen, das ist ja auch in einem Vers so zusammengesetzt. Aber ausführlich steht das auch in Lukas 24. Also da wird immer nur so angetippt und jeder weiß Bescheid. Naja, nicht alle waren damals dabei, das ist ja auch schon lange her. Aber sie kennen die Geschichte, man hat es ihnen erzählt oder vielleicht gibt es ja auch noch welche, die sich direkt daran erinnern könnte. Jeder wusste jedenfalls, was damals geschehen war. Er hat es gehört, gelesen oder war selber dabei. Übrigens, dieser Text hier, dieser Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, ist wahrscheinlich nach den anderen Evangelien verfasst worden. Also ganz frühe Handschriften haben diesen Abschnitt nicht. Aber so ist das, ja. Man schaut dann zurück und erinnert sich. Ja, so war das damals. Ja, wisst ihr noch? Wisst ihr noch, wie das war? Und dann lassen wir so die Zeit an unserem Gedächtnis vorbeiziehen. Und dann gibt es bestimmte Ereignisse, die fallen uns wieder ein, an die wir uns ganz genau erinnern. Wie war das, als die Kinder klein waren? Nicht wahr? Ja. Oder wie war das, als unsere Gemeinde gegründet wurde? Ja, ja. Oder als dieses Haus hier gemietet wurde? Ja, ja. Ne? Alles fällt einem dann wieder ein. Wie war das damals? Wenn man sich erinnert, dann doch meistens an die guten Zeiten. An das Schöne. Aber es war ja gar nicht alles schön. Im Rückblick verfärbt sich das so ein bisschen zum Guten. Ja, das war doch eine schöne Zeit. Damals. So ist das auch in Erinnerung einer Gemeinde. Also wenn so Gemeindejubiläum gehalten wird und wenn dann was im Advent-Echo steht und sowas alles. Ja? Ich habe noch nie gelesen, dass da gestanden hätte, es war eine schlimme Zeit. Komisch. Dabei war doch gar nicht alles gut. Aber es war immer gut. Natürlich wird auch erzählt, wie schwer man es hatte. Ja, wie hatten wir es damals schwer. Aber wir haben das alle gepackt. Und es war doch letztlich eine gute Zeit. Also trotz aller negativen Dinge, die es immer gab, beim Rückblick überwiegen die guten Erfahrungen. Und das fällt mir hier auf. In diesem Text, wie wird erinnert? Mir fällt auf, die Zeit war nicht gut. Schaut mal an, wie das hier gemacht ist in dem Text, wie das dargestellt wird. Also, da wird erzählt, er erschien der Maria Magdalena. Sie ging hin und verkündete es und die Leute glaubten nicht. Und dasselbe Schema kommt sofort nochmal. Er erschien den zwei Jüngern, die über Land gingen. Die gingen hin und verkündigten es und die Jünger glaubten nicht. Das ist ja wie ein Schema, ja? Erscheinung, Verkündigungsauftrag, ein Unglaube. Erscheinung, Verkündigungsauftrag, Unglaube. Und das dritte Mal, Jesus erscheint den Elfen und sie glauben nicht. Und er schilt sie wegen ihres Unglaubens. Und dann kriegen sie wieder einen Verkündigungsauftrag. Also eigentlich dreimal negative Rückblicke. Ungewöhnlich. Passt überhaupt nicht ins Advent-Echo. Ne? So was macht man doch nicht. Man erinnert sich nicht und sagt, wie war das damals? Oh, was haben wir alles falsch gemacht? Das macht man eigentlich nicht. Das machen sie hier. Und das fällt mir auf. Man könnte sagen, der Rückblick steht unter dem Thema des Unglaubens. Keine rühmliche Vergangenheit. Das, was hier aufgeschrieben wurde, müsst ihr euch vorstellen, wie eine Art Predigt in einer Gemeinde. Viele Leute konnten gar nicht lesen und die waren darauf angewiesen, dass ihnen das vorgelesen wird, was Markus aufschreibt oder was in diesem Evangelium am Ende steht. Und da ist also ein Gottesdienst und da sitzen sie alle da und dann wird ihnen eine Predigt vorgetragen und die Predigt steht unter dem Thema, wir waren damals ungläubig. Na, würdet ihr so eine Predigt gut finden? Das ist eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich. Und die Leute, um die es hier geht, also die Jünger, die Elf oder Maria Magdalena und all die Personen, die erwähnt werden, das waren für sie doch die Helden. Das waren doch die Väter und Mütter des Glaubens. Ja, die Anfänger des Glaubens, die 12 Apostel oder 11 Apostel. Nun stellt euch vor, man würde an die Anfänger erinnern, an die Väter und Mütter des Glaubens, an die großen Helden der Vergangenheit und immer sagen, glaubt nicht, glaubt nicht, glaubt nicht. Da würden wir uns innerlich aufregen, ja? Wer kann unsere Vergangenheit so beschmutzen? Wer kann so schlecht über die Anfangszeit reden? Ja, so war das damals. Immer wieder wurde ihnen die gute Nachricht gebracht und sie glaubten nicht. Jesus musste sie hart tadeln. Warum seid ihr so hartherzig? Warum könnt ihr nicht hinhören? Überhaupt keine Verklärung der Vergangenheit. Vielleicht gab es ja damals auch Leute, die sich über so eine Predigt geärgert haben. Vielleicht ist das ja auch der Grund, warum es in manchen Handschriften fehlt. Ja, wie war meine Vergangenheit? War die gut? Ich habe als junger Prediger einen Lichtbildervortrag gehalten. Und da habe ich viele Katastrophen unserer Welt in Bildern vorgestellt, dazu von Aussagen gebracht von Menschen, die vom Untergang der Welt sprachen, habe das mit entsprechenden Bibeltexten verknüpft, sodass die Zuhörer den Eindruck haben mussten, dass es mit ihnen ein schlimmes Ende haben muss, wenn sie sich nicht ganz schnell bekehren. Ich habe ihnen Angst gemacht. Das ist 25 Jahre her und länger. Aber ich vergesse das nicht. Obwohl damals jemand da war, der mit diesem falschen Bild von Gott nach Hause gegangen ist und das nie wieder hat korrigieren können. Natürlich könnte ich sagen, das war eben damals so. Und vielleicht ist ja irgendwo heute auch noch so. Und ich habe das ja auch nur von anderen gelernt. Und dabei hatte ich es noch gut, denn ich habe bei meinen Eltern zu Hause einen fröhlichen Glauben kennengelernt. Mancher hat den Glauben überhaupt nur als Leistungsdruck kennengelernt. Ja, das war eben damals so. Aber ist das eigentlich eine Entschuldigung? Und die strengen Regeln, die wir aufgestellt haben und die wir auch oft lieblos durchgesetzt haben. Und die Verachtung gegenüber anderen Christen, die nicht selten zu hören war. Und andererseits die Zugeständnisse an Diktatoren, die wir auch erlebt haben. Ja, das war damals so, natürlich. Aber ist das eine Entschuldigung? Die Jünger damals hätten auch sagen können, das war eben damals so. Warum glaubten sie nicht, als Maria Magdalena kam? Stellt euch das mal vor. Da kommt Maria und sagt, sie hat mit Jesus gesprochen, der doch tot war. Sie hat erst gedacht, es sei der Gärtner, aber dann hat sie Jesus mit Namen angeredet und da hat sie ihn erkannt. Kann man sowas glauben? Eine Grundregel lautete, für alles müssen mindestens zwei Zeugen sein. Und wen hat Maria zur Bestätigung? Niemand. Dabei waren doch Petrus und Johannes zur gleichen Zeit am Grab. Die haben Jesus nicht gesehen. Kann man sowas glauben? Außerdem, wer glaubt einer Frau? Damals war eine Frau in ihrer Aussage nicht von Gewicht. Sie hatte keine Stimme. Sie wurde vor Gericht nicht angehört. Sie wurde nicht ernst genommen. Wenn Jesus gewollt hätte, dass seine Auferstehung bezeugt wird, na, dann hätte er mindestens zwei Männer hinschicken müssen. Dann hätte er nicht einer Frau erscheinen dürfen. Heute ist das ja mit den Aussagen der Frauen zum Glück nicht mehr so. Und doch, es ist noch nicht lange anders, das muss man sich mal überlegen. Ja. Dass Frauen zum Beispiel zur Wahl gehen, ist noch nicht sehr alt. In der Schweiz noch viel weniger alt als bei uns. Aber überlegt euch mal, wie lange das gedauert hat, bis man da ankam, wo Jesus mit Maria Magdalena schon war. Und die Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Predigerschaft, da sind wir heute noch nicht angekommen. Das ist einfach so. So war das damals. Kann man das glauben? Ich meine, die Jünger hätten oder die Gemeinde hätte damals sagen können, naja, das war eben damals so. Diese Maria, ja, die kommt und sagt, sie hätte mit Jesus gesprochen. Einige Jünger haben bestimmt daran gedacht, da wird ja auch hier dran erinnert, dass die auch früher nicht so ganz richtig war. Sie hatte 7 böse Geister. Und da ist der Mensch ja zu manchem fähig. Und da kann er sogar mit Toten reden. So ist das. Wenn man also zurückblickt und hört, dass Jesus Herzenshärtigkeit und Unglaube tadelt. Man kann ja Entschuldigungen suchen. Man kann ja Ausflüchte suchen. Aber es ist wirklich nur Ausflucht. Als Jesus dann 2 Männer schickt, die 2 von Emmaus, da glauben sie es ja auch nicht. Und so ist das ja auch heute. Wenn wir mildernde Umstände für unsere Vergangenheit suchen, für das, was nicht gut war, es sind doch nur Ausflüchte. Es bleibt einfach dabei, die Vergangenheit ist auch eine Zeit, die Jesus tadeln muss. Ihr Ungläubigen, ihr mit dem harten Herzen, warum habt ihr nicht fröhlicher geglaubt in der Zeit der allgemeinen Angst? Warum habt ihr die Menschen und die Gemeindeglieder nicht mehr geliebt? Und warum habt ihr den Diktatoren nicht mutiger widerstanden? Und warum habt ihr nicht frohmachender gepredigt? Warum wart ihr nicht großzügiger und barmherziger und offener? Ja, warum? Wie kam es eigentlich, dass die Jünger am Ende doch glauben? Nun, hier steht einfach, Jesus begegnet ihnen. Ich glaube, ohne diese Begegnung wären sie nie dahin gekommen. Ohne Begegnung mit Jesus kommt niemand zum Glauben. Wenn Jesus sich der Maria nicht offenbart hätte, dann wäre sie weinend nach Hause gegangen und hätte gedacht, der Gärtner kann mir auch nicht sagen, wo sie den toten Jesus hingelegt haben. Und die Emmaus-Jünger erkannten Jesus auch nicht von sich her, sondern er offenbart sich ihnen, als er mit ihnen betet. Der Text sagt, er geht mit ihnen in einer anderen Gestalt, also so, dass sie ihn von sich aus nicht erkennen können. Und Lukas formuliert das so, ihre Augen wurden gehalten. Also wenn Jesus sich nicht offenbart, dann finden wir ihn nie. Unsere Herzen sind einfach zu hart und unsere Augen zu blind. Und unser Verstand ist von der Gewohnheit so vernebelt, dass wir ihn nicht erkennen können. Denkt nicht, dass der Glaube eine Antwort ist auf die Frage der Menschen. Seht, hier steht ausdrücklich, die Jünger waren versammelt und trugen Leid und weinten. Also ihre größte Sehnsucht war doch, dass Jesus wiederkommt. Und dann kommt die Maria und sagt, er lebt und er kommt. Und sie glauben es nicht. Das heißt also, die Botschaft der Auferstehung trifft genau in die Bedürfnisse dieser Jünger. Und trotzdem hilft es ihnen nicht. Wir kommen nicht zum Glauben, weil wir ihn brauchen, sondern weil er uns geschenkt wird. Und wenn wir überlegen, was die Leute brauchen, also so bedürfnisorientiert, das ist heute so ein bisschen Mode, ja? Wenn wir nach Bedürfnis der Menschen fragen, denkt nicht, dass das zum Glauben hilft. Das ist trotzdem nicht verkehrt, aber es ist nicht der Durchbruch. Der Durchbruch ist nichts anderes als die Begegnung mit Jesus. Wir glauben ja auch nicht, weil wir religiöser sind oder besser sind. Wir glauben auch nur, weil es uns geschenkt hat. Weil Jesus sich uns offenbart hat, weil er nicht locker lässt. Deswegen glauben wir. 3-mal muss er zu diesen Jüngern kommen. Er hat einfach nicht locker gelassen. Niemand von uns kann sich rühmen, dass er zum Glauben gekommen ist. Niemand hat was geleistet, niemand ist besser als andere Menschen. Ist das nicht so bei euch auch? Überlegt einfach mal, wie es bei euch war, dass ihr zum Glauben kommt. Könnt ihr sagen, weil ich so ein Gottsucher war oder weil ich so tüchtig bin oder immer offene Augen habe oder irgend sowas? Ist das der Grund? Ist es nicht eher so, dass Gott auch bei uns nicht locker gelassen hat, dass er immer wieder kam, auch durch andere Menschen kam, bis wir endlich Ja gesagt haben? Glaube ist eigentlich nur Geschenk. Dieser Rückblick der Jünger hier sagt uns, wenn uns Gott den Glauben schenken will, dann muss er sich gegen den Widerstand, unseren Widerstand, unsere Herzenshärtigkeit durchsetzen. Und wenn er nicht gekommen wäre und immer wieder gekommen wäre, wir wären heute nicht hier. Im Text steht, dass Jesus ihnen erschien, als sie zu Tisch saßen. Warum wird das eigentlich erwähnt, dass sie da zu Tisch saßen? Also die Offenbarung geschah, als sie zusammen waren. Das gemeinsame Essen, so wie bei euch ja auch, ist ein Zeichen der Zusammengehörigkeit. Das hat die Gemeinde damals, als dieser Text geschrieben wurde, jeden Sabbat praktiziert, so wie ihr das auch macht. Eine gemeinsame Mahlzeit. Und der Glaube wurde ihnen geschenkt in dieser Gemeinschaft. Wenn man zum Glauben kommt, nur durch Geschenk, also dadurch, dass sich Jesus offenbart, wozu braucht man da die anderen? Wozu die Gemeinschaft? Warum wird das ausdrücklich hervorgehoben? Wozu braucht man das Zeugnis der Maria und der Emmausjünger, wenn man sowieso nicht glaubt und nicht dadurch zum Glauben kommen kann, sondern dass einem geschenkt werden muss? Wozu also das Zeugnis? Und wozu gehen wir hin zu anderen Leuten und sagen es ihnen, wie ja der Auftrag heißt, wenn wir es ja doch nicht machen können? Unser Zeugnis kann den Glauben der anderen nicht wecken. Wir können Glauben nicht herbeireden. Auch eine Erfahrungsstunde kann das nicht. Auch meine Predigt kann das nicht. Und wenn ihr erzählt, was ihr mit Gott erlebt habt, können immer noch die Leute sagen, der spinnt oder die ist eben so gewickelt. Das funktioniert nicht, dass das zwanghaft oder notwendigerweise zum Glauben führt. Nur Jesus selbst kann das. Und trotzdem ist dieses Zeugnis nicht vergeblich. Warum nicht? Weil es den Menschen hilft, diese Erfahrung, die sie mit Jesus machen, zu ordnen, zu verstehen. Damals war es so, als Jesus ihnen begegnet, da den Elfen, wo sie zusammensitzen, da erinnern sie sich an das Zeugnis der Maria und der Emmausjünger und sagen, aha, so müssen wir das verstehen, was uns jetzt widerfährt. Also die Deutung des Ereignisses geschieht anhand der früheren Deutungen anderer, die es vor uns erlebt haben. Sonst wüssten sie ja gar nicht, was ihnen da passiert. Jesus ist ihnen ja auch mal erschienen und sie haben ihn für ein Gespenst gehalten. Die Deutung, die man dem geben muss, wenn Jesus uns begegnet, geschieht anhand der Zeugnisse anderer, die es vor uns erlebt haben. Maria Magdalena wahrscheinlich hat es am schwersten, denn für sie war noch keine andere Deutung vorhanden. Sie war ja die Erste, der Jesus erschien, wenn wir mal davon absehen, dass Jesus selbst seine Auferstehung vorausgesagt hat. Und sie konnte es also auch überhaupt nicht fassen und dachte erst, der Gärtner stünde vor ihr. Als Jesus den 11 Jüngern erschien, war es schon leichter, denn da war ja schon jemand vorher gewesen, der dieses Ereignis verstanden und deuten konnte. So sind wir abhängig von dem, was andere vor uns gedacht haben, wie sie ihre Erfahrungen gedeutet haben. Das ist übrigens der Sinn von Erfahrungsstunden. Nicht, dass es jemand zum Glauben bringt, sondern dass, wenn jemand Jesus begegnet, er sich daran erinnert und sagen kann, war das nicht bei dem anderen auch so? Muss ich das, was mir widerfährt, nicht so sehen und verstehen? Denkt einfach mal an euer Leben und an euren Glauben. Ihr habt ja auch gelernt durch das Zeugnis anderer. Ihr habt gelernt, Gott in eurem Leben zu entdecken, weil andere es vor euch in ihrem Leben entdeckt haben. Oder ganz konkret, seid ihr nicht deswegen zum Glauben gekommen, weil es Menschen gab, die von ihrem Glauben Zeugnis abgelegt haben, die ihren Glauben gedeutet haben und euch geholfen haben zu verstehen, was Glauben bedeuten kann. Also wir haben den Glauben nicht erfunden. Wir sind nicht die Ersten, sondern wir stehen in einer langen Geschichte, in einer langen Reihe von Erfahrungen der Offenbarung, die damals mit Maria Magdalena begann. Aber, das muss ich auch sagen, in Vers 19 steht, nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel. Das heißt doch, sie konnten die Nähe, die Erfahrung der Begegnung mit Jesus nicht festhalten. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie lieber Jesus bei sich behalten hätten. Diese herrliche Erfahrung der Gegenwart Jesu, diese herrliche Nähe mit Gott, ja, so müsste es immer bleiben. Lass uns Hüttenblauen, hier bleiben wir jetzt. Ja. Dieser Wunsch, so immer. Aber das wird ihnen nicht geschenkt. Übrigens, schon Maria Magdalena wollte Jesus festhalten. Und Jesus sagt zu ihr, halte mich nicht auf, ich muss zu meinem Vater gehen. Oder die Emmaus-Jünger, als sie ihn erkannten, war er weg. Also es ist nicht so, dass wenn man die Begegnung mit Jesus hat, wenn man zum Glauben den Durchbruch geschafft hat, als ein Geschenk des Herrn, dass man dann die Sache für immer in der Tasche hat. Der Unglaube ist damit nicht für alle Zeiten besiegt. Die Emmaus-Jünger konnten Jesus nicht festhalten, Maria konnte es nicht, die Elf konnten es nicht und wir können es auch nicht. Er verschwindet wieder vor unseren Augen. Sie erkennen ihn, aber sozusagen nur von hinten, dann ist er schon wieder weg. Im Nachhinein sagen sie, ja, brannte nicht unser Herz? Ja, warum haben sie es nicht gleich gemerkt? So geht das mit uns auch. Wir können uns nicht daran festhalten, was wir früher erlebt haben. Natürlich hilft uns das, aber es bewahrt uns nicht vor neuen Zweifeln. Wir können uns auch nicht festhalten an dem, was die Gemeinde früher erlebt hat. Natürlich hilft uns das, die Offenbarungen Gottes, aber wir können daraus nicht ableiten, dass man nun nie wieder zweifeln könnte. All das, was wir erlebt haben, ist nicht zu konservieren. Und am Ende stehen wir immer wieder mit leeren Händen da. Und der Glaube ist immer wieder angefochten. Und wenn er trotzdem nicht verloren geht und wir weiter glauben können, auch dann, wenn wir nichts mehr sehen, glaubt mir, das ist auch nur ein Geschenk. Auch das können wir nicht aus uns machen. Und dann sagt Jesus, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Das finde ich ganz erstaunlich. Seht mal, solche Leute, die er tadeln muss, weil sie ungläubig sind, solchen Leuten gibt er den Missionsauftrag. Die macht er zu seinen Zeugen. Also Leute, die selber nicht bereit waren zu glauben, die er nur durch seine Offenbarung überwinden konnte, die schickt er in die Mission. Die ersten Jünger sozusagen, die Mütter und Väter, die ganz Großen der Christenheit, waren so wie wir, voller Zweifel und konnten einfach nicht glauben und waren angefochten. Und doch kann er sie gebrauchen und schickt sie in den Dienst. Wenn er die nehmen kann, dann kann er mich auch nehmen und euch auch. Und Jesus sagt den Jüngern, die Menschen, denen ihr predigt, die werden auch nicht alle glauben. Wer da glaubt und getauft wird, wird selig werden. Und wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das heißt doch, es wird auch Misserfolg geben. Genauso wie die Jünger der Botschaft zunächst nicht glaubten, so werden sie es auch erleben. Der Erfolg ist nicht garantiert. Und wenn man bedenkt, wie schwer sich die Jünger taten, bis sie zum Glauben kamen, dann müsste man sagen, eigentlich ist der Misserfolg viel mehr zu erwarten als der Erfolg. Kann man es den Leuten denn verübeln? Kann man sie eigentlich verurteilen, wenn sie nicht glauben? Also wenn die Jünger an ihre eigene Geschichte denken und nicht vergessen haben, wie oft Jesus vergeblich zu ihnen geschickt hat und wie lange das gedauert hat, bis sie endlich die Offenbarung Jesu verstanden haben, dann werden sie wahrscheinlich mit ihren ungläubigen Zuhörern viel barmherziger geworden sein. Und es ist nicht bis heute so. Kann man den Menschen den Unglauben verdenken? Wir haben es doch auch nicht anders gemacht. Unsere eigene Vergangenheit lehrt uns, Geduld zu haben mit den anderen. Natürlich, wenn wir vergessen, dass wir der Verdammung nur durch Offenbarung und Gnade Jesu entkommen sind, dann können wir schnell über andere urteilen. Aber wenn wir das nicht vergessen, dass wir nicht durch unsere eigene Gläubigkeit, sondern nur durch die Beharrlichkeit Gottes gerettet sind, dann werden wir nicht so schnell über andere urteilen. Ja, kann man als Bote Jesu überhaupt etwas bewirken? Ja, schon, man kann ja durch das eigene Zeugnis dem anderen helfen, seine Erfahrung und Begegnung mit Jesus zu verstehen. Aber ersetzen kann man es doch nicht. Und wenn der andere nun keine Begegnung mit Jesus hat, ich kann sie ihm nicht herbeizwingen. Ich kann ihn Gott nicht herbeischaffen. Und Glauben kann ich ihm auch nicht machen. Und er selber kann es auch nicht. Also ist doch Glaube immer ein Geschenk. Was kann ich dann tun? Jesus sagt zu den Jüngern, die Zeichen, die folgen werden, denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Also Jesus nennt hier einige Erfahrungen, die die Gläubigen in ihrer Missionsarbeit haben werden. Ich will diese Erfahrungen mal mit unseren Worten heute umschreiben. Böse Geister austreiben. Das heißt, die Macht des Bösen muss weichen. Widerstände von Menschen, von Behörden, von Umständen werden überwunden. Ja. In neuen Sprachen reden. Das heißt doch, die Verständigung gelingt. Und eine Verständigung, die über das hinausgeht, was die eigentlichen Sachbedeutungen der Wörter ausmacht, sondern die ein Loben wird. Ein solches Loben, das ist das mit den neuen Zungenreden, das gelingt. Schlangen mit den Händen hochheben. Damals, wenn man auf Reisen war, war man ständig in Gefahr. Und eine dieser Gefahren waren Schlangen. Und das heißt, wenn sie unterwegs sind, werden sie vor der Gefahr bewahrt werden. Das passiert heute auf der Autobahn und nicht mit Schlangen. Gift wird ihnen nicht schaden. Gift trinken müssen war damals eine Hinrichtungsart. Hier geht es also um Anfeindungen von Menschen, auch von Behörden, von Regimen. Und Jesus sagt, da sind sie nicht verloren. Kranke heilen, das heißt, wo wir sind, geht es den Menschen besser. Und nicht alle Krankheiten sind nur körperlicher Art. Von den Jüngern wird erzählt, dass sie Gott auf diese Weise erlebt haben und so bei den Menschen der Glaube geweckt wird. Die ganze Apostelgeschichte ist voll davon. Das heißt, die Menschen merken, hier ist mehr als rein Menschliches. Hier ist mehr, als ein Mensch aus sich produzieren kann. Der Glaube, das ist hier ganz deutlich, ist von Gott geschenkt. Das machen wir nicht und das kann auch niemand machen. Hier ist letztlich doch Gott am Werk. Und die Frage bleibt, kann ich das sagen? Kann ich das heute sagen? Kann ich das von mir sagen? Ja, ich kann das sagen. ich habe das erlebt, dass Gott sich gezeigt hat. Vielleicht überrascht es euch, dass ich das einfach so sage, aber ich bin kein Wundertäter. Und ich stehe hier auch mit leeren Händen. Und doch hat es das immer wieder gegeben, dass Menschen sagen, du hast mir geholfen. Du hast mir einen Weg gezeigt oder du hast mich verstanden oder ich habe dich verstanden. In Augenblicken, wo Gott das wollte, hat er das so geschenkt. Ich kann das im Rückblick sagen. Und bei den Gelegenheiten, wo ich das weiß, habe ich das manchmal auch erst viel später erkannt oder ist es mir hinterher gesagt worden. Man könnte so sagen, im Rückblick hat man wie an einem Zipfel erkannt, dass Gott da war. So wie es bei den Emmaus-Jüngern war. Als er schon weg war, haben sie es erst entdeckt, dass er es war. Ich denke da an einen jungen Menschen, der von Gott keine Ahnung hatte. Wirklich keine Ahnung. Und dem ich vom Glauben erzählt habe. Und der das aufgenommen hat und sich nach kurzer Zeit hat taufen lassen. Und ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wie das ging. Ich stand staunend daneben. Ja? Ich habe mich immer nur gewundert. Wie kann das sein, dass dieser Mensch so zum Glauben kommt? Ich weiß wirklich nicht, was ich da gemacht habe, dass er so deutlich Gottes Ruf gehört hat. Ja, manchmal ist es wirklich so, dass man es erst viel später hört. Jemand hat mir mal gesagt, er ist heute Prediger, dass er eine Situation nicht vergessen kann, wo wir beide nebeneinander über ein Geländer lehnten und da habe ich einen Satz gesagt, der ihn getroffen hat. Und ich hatte das längst vergessen. Und ihr werdet, wenn ihr für Jesus gelebt habt, auch solche Erfahrungen haben, wo Jesus euch gebrauchen konnte und ihr wisst gar nicht richtig, wie das möglich war. Solche Erfahrungen sind kein Grund, stolz zu sein. Unsere Geschichte ist, wenn wir uns selbst ansehen, eine Geschichte des Unglaubens und der Herzenshärte. Und es hat gar keinen Zweck, das zu beschönigen. Und dass wir zum Glauben kamen, ist eigentlich nur ein Geschenk. Und dass wir immer noch glauben, ist auch nur ein Geschenk. Und die Erfahrungen, wo Gott sich offenbart hat, für uns und für andere, oder wo er uns gebrauchen konnte, das ist auch nur seine Gnade. Eigentlich ist eben alles Gnade.